Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Heute haben wir für euch eine Aufnahme der AG Transparenz vom 13. September. Allerdings fehlt wegen technischer Probleme der Anfang der Sitzung. Deswegen fallt ihr einfach mitten in die Mitte rein. Viel Spaß. Ach, wir haben ja nur... Ah, der Franco nimmt schon auf. So, ob ich Dinge so formulieren würde, den Antrag, das weiß ich nicht. Es ist ja auch... Es geht nur um diese Grundeinstellung, ob ich sage, so, was der Franco vorhin sagte... Das sind die Anforderungen an euch und dazu verpflichten wir euch jetzt. Oder ob wir, was wir gerade hatten, einen etwas freieren Wettbewerb nicht unbedingt um Wählerstimmen machen, sondern darum, wie man ein solches Amt oder eine solche Position in dem Bereich optimal durchführt. Wir müssen ja auch sagen, wir haben ja auch noch einen Lernprozess. Es ist ja nicht so, dass jetzt diese Definitionen festgeschrieben sind für alle Zeiten. Wettbewerb beinhaltet auch immer noch die Möglichkeit der Veränderung. Ja, also für all diejenigen, die die Aufnahme hören, wir reden schon seit 30 Minuten, sind zu dritt. Riboras, Widder und Franco. Also zurück wieder zu deinem Anliegen. Also ich bin jetzt am Überlegen. Also letzte Woche hatten wir ungefähr den Eindruck, dass wir so eine Art Probelauf machen von der AG Transparenz und beim Bundesparteitag in Bochum einen Antrag stellen, um einfach zu sehen, wie das funktioniert, wie das nicht funktioniert, wie das sich entwickelt und was man beachten muss. Wenn du jetzt so eine Kategorie einführst, die ja offensichtlich deiner genialen Lebenserfahrung entspringt, ja, dann schaffen wir es nicht, jetzt auf die Kürze irgendetwas zu bewerkstelligen. Das Einzige, was ich sehe, deswegen habe ich es dir vorgelesen, wenn man parteiintern die ehrenamtliche Vorstände irgendwelche Handlungsanleitungen zur Transparenz an die Hand gibt, wie wir es jetzt in der Initiative Liquid Feedback 4263 haben, dann würde ich anbieten, dass das eine Sollbestimmung wird, aber keine Muss. Ja, aber da im Wettbewerb, da müssten wir den Wettbewerb erstmal komplett kreieren, durchdenken und zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt noch auf die Schnelle etwas auf die Beine stellen, dann sollten wir im Grunde genommen, haben wir nur die Wahl zu sagen, vier Anträge gibt's in Liquid Feedback, die sind alle mit großer Mehrheit durchgekommen. Wir kontaktieren als AG Transparenz die Initiatoren und fragen sie, ob sie schon das als Antrag für den Bundesparteitag Bochum vorgesehen haben oder nicht und steigen selber ein und mixen das alles zusammen und machen drei Anträge draus, wie wir es mit Riboras besprochen haben. Auf der einen Seite parteiintern, auf der anderen Seite Handlungsanleitungen an Abgeordneten der Piratenpartei und schließlich eine Gesetzesinitiative, wenn wir in den Bundestag sind, dass ein Gesetz gemacht wird zur Transparenz, beziehungsweise dass das übernommen wird, was die UNO vorsieht, ja, als Transparenzstandards für Mandatsträgern. Das, was du jetzt sagst, muss oder kann, und das, was Riboras vorhin gesagt hat, der Ton im Grunde genommen, darum geht es mir. Ich habe den Begriff Wettbewerb benutzt, um es zu verdeutlichen, was ich meine. Und ich finde schon durchaus, dass wir intern mit dieser freieren Formulierung rangehen sollten und das Ganze mehr als einen Rahmen vorgeben, in dem man sich bewegen kann und der den Leuten auch einen gewissen Freiraum und eine gewisse Möglichkeit lässt und die nicht schon in ein Korsett stopft. Die Frage ist, also wie genau, also man kann ja nicht super allgemein formulieren, man muss ja schon irgendwo etwas Konkretes festhalten. Zumindest der Begriff Transparenz muss irgendwo vorkommen, damit man irgendwas hat. Die Frage ist, ich würde sagen, dieser Antrag vom Lauer ist ja eigentlich schon sehr allgemein formuliert. Da steht ja nicht drin, es muss jetzt eine SQL-Datenbank sein, bei der man so und sowas einträgt, das muss maschinenlesbar in den Sprachen und sowas sein. Also da steht auch so noch nicht mal drin, in welchen Zeiträumen oder zu welchen Punkten man sich genau äußern muss. Da steht da nur drin, zum Beispiel, man muss angeben, mit welchen Lobbyisten man sich getroffen hat und das Thema. Da steht nicht drin, man muss das Thema nun genau in allen Details beschreiben und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, so wie es da schon im Liquid Feedback drin steht, ist es relativ frei. Ich würde sogar sagen, wenn wir da noch was wegstreichen, dann hat es keinen Inhalt mehr. Ja, es geht um das Wort verpflichten. Ne? Hier steht verpflichten. Im Antrag I4263 genau, steht verpflichten. Halt da steht sollen, ne? Aber da steht halt nicht, in welcher Form genau oder in welchem Umfang. Na gut, die Interpretationsfrage ist eine andere. Und die Ebene. Pflicht, müssen sagen, Pflicht gilt auch wiederum nur für Parteivorstände. Verstehe ich dich richtig? Verstehe ich dich richtig? Du meinst, wenn wir eine Sollbestimmung daraus machen und nicht verpflichten, dann wäre das verwässert. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte diese inhaltlichen Punkte, die da aufgezählt werden. Das heißt, Offenlegung der Nebeneinkünfte und sowas. Also, wie gesagt, ich rede jetzt eher von im Gedanken rede ich jetzt eher von Mandatsträgern. Bei Parteivorständen ist es noch ein bisschen anders. Bei Parteivorständen können wir sie natürlich auch verpflichten. Aber ich würde jetzt eher gerade meinem Gedanken rede ich von Mandatsträgern, weil ich das ein bisschen relevanter halte. Und bei Mandatsträgern dürfen wir, da bringt's nicht zu schreiben, verpflichten. Da könnten wir vielleicht sagen, wir rufen auf, dass sie sich bekennen oder wir empfehlen. Sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen bei den Mandatsträgern der Piratenpartei. Einmal natürlich, weil das nicht, also wir wollen nicht aggressiv rüberkommen. Und da würde ich wieder auch zustimmen, das sollte jetzt auch nicht so streng formuliert sein. Zum anderen natürlich ist es sachlich auch so, dass es nichts bringt, es streng zu formulieren mit einer Pflicht, weil es rechtlich gar nicht umsetzbar ist. Wir können Mandatsträger zu nichts verpflichten. Wir können nur zu etwas aufrufen oder etwas empfehlen, bei Mandatsträgern jetzt. Nee, das ist ganz klar, das haben wir schon ausgearbeitet, also intern verpflichten, Mandatsträgern Ehrenverhaltenskodex und künftig eine Wahlkampfaussage, dass man eben höchste Standards bei der Transparenz wahrnimmt. Aber ich bin der Meinung, wenn wir uns schon die Arbeit machen sollen, ja, wir sind in der absolut glücklichen Lage, dass 4 Liquid Feedback Anträge vorliegen. Alle sind durchgekommen, alle mit Begeisterung aufgenommen. Dann sollten wir den Bundesparteitag in Bochum nutzen, denke ich, um dieses Thema erschöpfend zu behandeln und eine einheitliche Linie zu fahren. Das nicht zerstückeln, das nicht in mehreren Portionen, sondern konkret eben diese 4 Anträge durchboxen auf ihrer Ebene. Ganz klar, dass wir Abgeordnete als Partei nicht konditionieren können, ist klar. Das ist kein Problem, aber wir können einen Verhaltenskodex aufstellen. Das ist aber auch alles schon fast formuliert. Also insofern bin ich der Meinung, sollten wir jetzt, da wir so wenige sind, früh beenden und wieder schreibt eine schöne E-Mail mit dem Ergebnis. Nochmal zu dieser Sache mit diesem Antrag. Der Antrag ist von den Punkten her ganz interessant und ich sehe auch nicht ein, dass wir differenzieren sollen innerparteilich und den Mandatsträgern, die die meiste Verantwortung haben, das dickste Geld bekommen, jetzt mehr oder weniger nichts vorschreiben können und die Ehrenamtlichen bis in den letzten Punkt hinein verpflichten. Also meiner Meinung nach macht das wenig Sinn und bringt auch nicht unbedingt jetzt Frieden in die ganze Sache und ist meiner Meinung nach auch kontraproduktiv. Also wenn, dann würde ich für alle das Gleiche machen. Das geht aber doch gar nicht. Ja, dann wenn ich die einen nicht verpflichten kann, dann verpflichte ich die anderen auch nicht. Ich kann ja nicht jetzt einfach hingehen und sagen, ich kann euch nicht verpflichten, aber alle, die ich kriege, verpflichte ich. Dann sagen die, ja, dann verpflichte ich das selber. Dann mache ich den Job einfach nicht. Das ist doch sachlich gar nicht möglich. Das sind Mandatsträger. Laut Grundgesetz steht es leider drin, sie haben freies Mandat. Egal, was wir beschließen. Das weiß ich. Ja. Das ist mir klar. Also dann verpflichte ich bitte schön die anderen auch nicht. Also wir müssen doch, also wie Franke schon gesagt hatte, um dem Ganzen sachlich gerecht zu werden, auch weil es unterschiedliche Gruppen sind, würden wir ja wahrscheinlich keinen Antrag stellen, in dem wir zeitgleich Parteifunktionäre und Mandatsträger ansprechen. Das eine ist innerparteiliche Demokratie, da machen wir einen Antrag. Bei den Mandatsträgern machen wir einen anderen Antrag. Das sind zwei verschiedene Anträge. Ja, wird's ja schon wieder. Und dritter Antrag wäre ein Gesetz. Ne? Jetzt die Frage, ich habe vorhin davon geredet, jetzt verkomplizieren wir es ja. Wir machen zwei Anträge für zwei Gruppierungen, die wir unterschiedlich behandeln. Das ist meiner Meinung nach zu kompliziert. Warum nicht einen Antrag, der für alle gilt, meinetwegen diesen Entwurf hier vom Christopher beinhaltet, aber so formuliert, dass er auf alle zutrifft. Warum muss ich sagen, ich stelle jetzt den einen Antrag für die, den anderen für die, die einen werden verpflichtet, die anderen können nicht verpflichtet werden. Ja, ich meine, dann ist doch mehr oder weniger der Streit und die Nichterfüllung all dessen schon vorprogrammiert. Also ich drücke es mal so aus an einem Beispiel. Nehmen wir mal einen Bundestagsabgeordneten zum einerseits und nehmen wir einen ehrenamtlichen Parteivorstand andererseits. Und jetzt gehen wir mal zum Beispiel auf Nebeneinkünfte. Das heißt, wenn man einen Job nebenbei macht, dann wäre es jetzt, das ist glaube ich allgemeiner Konsens, man würde jetzt nicht vom ehrenamtlichen Parteivorstand verlangen, dass er von seinem normalen Beruf und so weiter und so fort, dass er da alles offenlegt. Das heißt, was er da arbeitet, was er macht, vor allem wie viel verdient und so weiter und so fort. Das wird ja von den ehrenamtlichen Parteivorständen in keinem Antrag gefordert. Und da hat man sich auch irgendwie geeinigt, dass es keinen Sinn macht, weil es ehrenamtliche Leute sind, die machen es halt nicht hauptberuflich. Anders ist es aber beim Bundestagsabgeordneten. Der macht hauptberuflich und allein sein Mandat. Und das macht er, um das Volk zu vertreten. Also jetzt nicht nur irgendwelche Parteileute zu repräsentieren, sondern das ganze Volk zu vertreten. Und vor allem, er beschließt auch anstelle des Volkes Dinge. Ein Parteivorstand beschließt halt auch nicht anstelle des Parteibasis. Da besteht ja die Parteibasis selbst. So. Das heißt aber auch, beim Mandatsträger wird es halt gefordert, wenn er nebenbei einen Job macht, dass er das alles offenlegen muss, weil er halt da Geld verdient und gegebenenfalls andere Interessen hat als ein Volk. Beim Parteivorstand dagegen, der selbst jetzt kein Parteiprogramm beschließen kann und dann sogar auch keine Gesetze beschließen kann, sagt man halt, das ist nicht der Fall, der hat nicht den Einfluss, der repräsentiert zwar die Partei, aber wenn er es ehrenamtlich macht, dann fordert man von ihm halt nicht, dass er offenlegt, wenn er nebenbei noch einen Job hat. Vor allem der, dass er ehrenamtlich macht. Und wenn ich jetzt einen Antrag formulieren möchte, bei dem ich sowohl Parteivorstände als auch Abgeordnete drin habe, dann müsste ich ja diese Differenzierung schon drin haben. Und da ist dann die Frage, wenn man ohnehin schon praktisch in einem Antrag für beide Gruppen schon ausführlich differenziert, weil es halt nun eine unterschiedliche Anforderung gibt an die beiden Gruppen. Man kann ja auch gleich zwei Anträge stellen. Ja, das ist ja im Grunde auch beim Antrag 4263 steht ja gekürzte Fassung für ehrenamtliche Vorstände und die Begründung lautet, Amtsträger der Piratenpartei sind ehrenamtlich tätig. Die Veröffentlichung von Nebeneinkünften ist daher in diesem Fall eher sinnlos. Es kann auch nicht von ehrenamtlich tätigen Vorständen erwartet werden, dass sie ihre Haupteinkünfte aus einer beruflichen Tätigkeit sowie Details zu Krankenversicherung etc., wie Christopher Lauer es macht, offenlegen. Im Fall von Abgeordneten ist das anders. Sie werden von Steuern bezahlt und haben daher umfassendere Rechenschaftspflichten als ehrenamtliche Vorstände. Der gekürzte Vorschlag beschränkt sich daher auf die Punkte, die zur politischen Tätigkeit gehören, beziehungsweise die Einkünfte, die mit dem Amt zu tun haben. Aber weder ich gebe dir recht, selbst dafür ist es mir zu viel. Bezüge, politische Arbeit und Lobbying. Jetzt stellt euch mal vor, gesellschaftliche Anlässe, Empfänge und politische Abende, an denen man aufgrund seines Amtes teilgenommen hat. Welcher Pirat kriegt einen Euro dafür? Ja, das sind die Punkte. Also, wie gesagt, das trifft aber jetzt nicht bei Mandatsträgern zu. Die sind hauptamtlich, die haben keinen Beruf nebenbei. Deren Beruf ist das Mandat. Und die haben auch Mitarbeiter. Das heißt, bei denen ist es natürlich ein anderer Punkt. Also wie gesagt, das hier ehrenamtlich Parteivorstände, da würde ich zustimmen, ist es vielleicht sogar ein bisschen zu umfangreich, da die ja nebenbei noch einen echten Arbeitsplatz haben, wo sie auch noch arbeiten müssen und das Ganze sozusagen noch zusätzliche Bürokratie für die bekommen und die haben halt auch keine Mitarbeiter, die denen irgendwie was zuarbeiten können und da bin ich auch ein bisschen kritisch, ob man das Ganze wirklich so ausführlich machen muss. Deshalb macht es ja auch Sinn, zwei verschiedene Anträge zu formulieren. Eindeutig. Und zwar in meinen Augen ist es in einer Weise kritisch und zwar deshalb, weil ich die Piraten intern können wir was festsetzen vielleicht, aber wir können nicht hingehen und Abgeordnete, ob sie Piraten sind oder nicht Piraten sind, den können wir nichts vorschreiben, was nicht offiziell recht, was sie nicht müssen. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf, egal was wir in unsere Anträge reinschreiben. So, und es gibt zwei Punkte, können wir nicht uns darauf beschränken, dass wir für die Piraten etwas definieren, was für alle gilt, ob sie nun im Bundestag, im Landtag sitzen oder ob sie ehrenamtlich tätig sind, worauf wir auch Einfluss haben, dass nicht jemand im Landtag, das kann er ja sagen kann, was ihr sagt, ihr und von der Partei oder von der AG Transparenz interessiert uns gar nicht. Ja, das ist ein frommer Wunsch. Also im Grunde. Sekunde mal. Ja, nein, das ist kein frommer Wunsch. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage, wie ich das Ganze sehe. Wie ja, sehe ich? Ja, ich meine nur, es ist schon sehr schön gedacht und ästhetisch, aber das Problem ist in der Jurisprudenz. Das haben wir gelernt als Studenten. Also je mehr man differenziert, ja, bis auf Buchstaben, ja, desto besser ist es, ja, und desto mehr wird das angenommen. Wir haben zwei ganz verschiedene Kategorien und da eine Linie reinzukriegen in einem Antrag halte ich für schwierig. Oder der Antrag wird lang oder man macht A und B, ja, und dann ist es nur ein Antrag. Aber wir würden faktisch wirklich vier Liquid Feedback Anträge zu einem Antrag zusammenschmieden. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir nicht einheitliche Regeln für zwei verschiedene Zusammenhänge aufstellen können. Also ihr definiert jetzt Politik 1.0, wenn ich es mal so sagen kann. Da habe ich das. Da kommen irgendwann Leute, die gehen in die Politik und die werden durchgezogen und dann kommen sie, dann passiert das, was der Franco sagt. Ich dachte, wir machen Politik 2.0. Wenn wir diese alte Vorstellung jetzt etablieren wollen, dann können wir es gerne mit 7 Anträgen machen, die wir für jeden unterschiedlich festlegen. Ich meine, das können die Grünen so machen, das können die Linken so machen, das können sie alle so machen. Dann holen sie sich einen Rechtsberater, der schreibt ihnen das vor, der erzählt ihnen wie Franco, wir müssen es so und so machen. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass wir vielleicht eine etwas neuere Vorstellung von Politik einbringen wollen. Und da kann auch zugehören, dass der einfache Basispirat ein potenzieller Bundestagsabgeordneter ist. Vom Gedanken her, dass das Ganze nichts anderes ist als eine Art Transmissionsriemen in den Bundestag hinein. Und nicht fixieren die unterschiedlichen Positionen, die da in der Politik 1.0 mit unterschiedlichen rechtlichen Stellungen, die eingenommen werden. Darauf spricht das Ganze auch etwas an. Aber ich bin nicht sicher, was du jetzt meinst, Wieder. Möchtest du jetzt, dass wir einen ganz allgemeinen Antrag beschließen, der allgemein dazu aufruft, dass alle Piraten entsprechend ihren Positionen möglichst transparent sein sollten? Richtig. So ähnlich klingt das jetzt. Richtig, und dazu, dass zum Beispiel diesen Antrag nehmen, und das soll etwas sein, was im Grunde genommen jeden betrifft. Aber wie gesagt, in dem Fall müssten wir es wirklich sehr allgemein formulieren, weil das halt breite Gruppen sind, die wir dann zusammenfassen würden. Aber die Gefahr ist dann eben, dass sich die Menschen halt nicht so angesprochen fühlen. Würden wir jetzt, ich nehme einen hypothetischen Fall, einen Antrag beschließen, wo wir die Mandatsträger offen dazu aufrufen würden, auf dem Bundesparteitag wohlgemerkt, dann würden wir halt direkt die Leute, die fühlen das mit, die sind da zum Teil da, und die würden sich auch direkt angesprochen fühlen. Wenn wir jetzt, wir würden natürlich nicht reinschreiben, dass jetzt unsere Abgeordneten das nicht offenlegen, was ja eigentlich der eigentliche Kritikpunkt ist, aber wir würden halt explizit die Mandatsträger ansprechen. Und dadurch hätte halt den Vorteil natürlich, dass die sich nicht einfach rausreden können. Wenn wir jetzt aber ganz allgemein beschließen, ich glaube, so einen Antrag gab es ja schon mal. Da steht, glaube ich, jetzt auch schon mal in der Satzung ganz grob drin, dass Transparenz muss halt herrschen und so weiter. Aber je unspezifischer man es formuliert, je allgemeiner man das formuliert, desto weniger fühlt sich der Einzelne angesprochen. Das ist eher ein psychologisches Problem. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich zielführend ist, denn letztendlich hätte es dann eher so einen Effekt, als ob ich als Einzelner zum Abgeordneten hingehe und ihn bitte, sich doch etwas transparenter zu verhalten. Da muss die Basis halt schon geschlossen auf dem Parteitag dazu aufrufen. Und wenn wir jetzt einen Antrag formulieren, der ganz allgemein formuliert ist, das zücken wir am Ende die Schultern und sagen, meinen die mich? Also ich bin da schon fast auf Frankos Seite. Ich unterstelle jetzt nicht, dass die Menschen böse sind. Das kann auch Schlampigkeit sein. Aber jetzt einfach rein auf Vertrauen zu setzen, ohne mal ein bisschen zu spezifizieren, was wir eigentlich mit Transparenz meinen, das denke ich. Ich mag sagen, dass ich mich da irre, dass ich dazu misstrauisch bin, aber es ist, glaube ich, nicht so zielführend. Eine Sache dazu. Darum hatte ich ganz zu Anfang den Punkt Wettbewerb. Ich möchte jeden ansprechen und jeder kann es so handeln, wie er will. Wenn einer gar nichts offenlegt, dann lassen doch von mir aus nichts offenlegen. Das wird aber transparent. Es gibt ja zwei Arten von Transparenz. Seine Intransparenz wird transparent gemacht. Und damit steht er im direkten Vergleich, im direkten Wettbewerb mit den Leuten, die transparent sind. Darum geht es mir. Das heißt, wir können ja einen Transparenzpreis ausloben von mir, von den Personen, ob das nun Ehrenamtliche oder Amtsträger oder was auch immer sind, die am transparentesten sind. Mein Vertrauen ist ja nicht naiv. Ich will ja Intransparenz transparent machen, aber ich will anders rangehen. Wieder. Also ich muss sagen, also das ist eigentlich schon Philosophie, was du ja betreibst. Ich finde das richtig, ich finde das interessant und anregend. Das könnte auch wirklich so ein Transparenzpreis, ist eine sehr gute Idee, ja. Aber wir haben jetzt den Bundesparteitag in Bochum im Auge und die Untersuchung, die wir angestellt haben, im Auftrag der letzten Mumble-Sitzung hat ergeben, dass wir ganz feste Felder haben, auf allen Ebenen, die wir geprüft haben, also Piratenpartei auf der einen Seite, Deutschland, Bundesländer, es hat leider keiner sich dazu gefunden, die Europäische Union und die internationale Ebene. Und wir können natürlich nicht jetzt hier als Piraten, als Partei in Deutschland, potenziell eine der ganz Großen, ja, können wir nicht uns aus dem Zusammenhang, ja, stehlen und hier philosophische Forderungen stellen und Experimente durchführen. Die sind gut, die sind wichtig, aber die werden auf dem Bundesparteitag in Bochum keine Rolle spielen. Dafür müssen wir uns viel mehr Zeit nehmen, viel mehr prüfen. Also wir haben das Problem, dass ganz konkret Deutschland im Moment am Pranger steht, weil es die UN-Konvention gegen Korruption nicht implementiert hat im Bundesrecht. Ja, aus irgendwelchen Inkompatibilitäten zum zweiten großen Problem, nämlich im Bundesrecht, dass diese Abgeordnetenbestechung der Paragraph 108a des Strafgesetzbuches völlig unzulänglich ist und nicht greift im Sinne von Transparenz. Und nun hat die Piratenpartei schon seit geraumer Zeit, schon 2010, gefordert eben, dass die UN-Konvention umgesetzt werden soll auf der einen Seite und schließlich eben diese vier Positionspapiere, die Gold wert sind. Diese vier Positionspapiere sollten jetzt der Anknüpfungspunkt sein für nächste Woche, denke ich, dass wir sie erstmal mit den Antragstellern Kontakt aufnehmen, dass wir fragen, ob sie die auch bringen wollen in Bochum oder nicht, dass wir sie uns gemeinsam als Schwarmintelligenz nochmal anschauen und dass wir die drei Ebenen ganz genau unterscheiden, parteiintern, da können wir alles, Abgeordneten ein Verhaltenskodex und künftig ein Wahlkampfprogramm, die Forderung nach Transparenz und ein Transparenzgesetz, beziehungsweise die Umsetzung der UN-Richtlinie, wobei wir wahrscheinlich noch etwas strenger sein würden, also überhaupt ein Transparenzgesetz für Abgeordneten, der es in sich hat. Ja? Und das ist alles schon formuliert worden, ist alles da. Das ist auch nicht weg. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst es wegwerfen. Du kannst ja den Inhalt dessen verwenden. Man kann ja den Inhalt dessen verwenden. Du arbeitest jetzt schon so mit der Mikropiratenpartei, die noch nicht mal im Bundestag eingezogen ist, schon so weltweit um die. Schön, das ist auch ehrenhaft, das ist auch sehr philosophisch, was du machst, wenn wir dabei sind. Ich versuche es ein bisschen runterzubrechen auf das, was momentan so in der Realität abläuft und sage nur, wir können alles das, was in diesen ganzen Gesetzen und Korruptionsgesetzen und unseren Liquid-Feedback-Vorschlägen schlaues drinsteht, definitiv ja verwenden. Mir ging es nur darum, in welchem Rahmen wir das tun und mit welchem Endergebnis wir es vielleicht tun. Ob wir es rein konfrontativ tun und uns gegenseitig dann wieder in stundenlangen Mailing und Mumble und weiß ich was, Kleinkämpfen, was an den Köpfe werfen, also nicht wir hier jetzt, sondern die entsprechenden Betroffenen, oder ob man vielleicht schlicht und einfach über eine andere Art der Herangehensweise ein besseres Ergebnis erzielt, was auch keine andere Partei macht. Wir haben dann ein Alleinstellungsmerkmal. Denn das, was du jetzt gesagt hast, Franco, ist richtig, kann aber 1:1 jede Partei übernehmen. Das ist überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise ein piratisches Alleinstellungsmerkmal hat. Na doch. Moment mal. Inhaltlich schon. Also natürlich kann auch die FDP übernehmen. Nee, das machen die eben nicht, ja. Die machen das nicht seit 2005. Das kommt kein Mensch auf die Idee, ja. Nein, also wie gesagt, es geht ja nicht nur um diesen 108e, ist das? Es geht ja nicht nur darum. Der ist ja explizit auf Geschenke und Korruption ausgerichtet. Unsere Ideen gehen ja weiter. Die gehen ja auch auf Nebeneinkünfte, die gehen auf Treffen mit Lobbyisten. Wieder, ich bin mir immer noch nicht völlig sicher, wie du einen Antrag formulieren würdest. Ich denke, wir sind uns, also, ja, okay, du hast ja schon gesagt, da wird es bei dir wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es ein allgemeiner Appell wird, der dann relativ unspezifisch ist. Aber bist du nicht der Meinung, dass ein allgemeiner, unspezifischer Appell im Grunde wirkungslos ist? Oder warum glaubst du, dass ein allgemeiner Appell an die gesamten Piraten mehr bringt, als wenn wir jetzt spezifisch Mandatsträger Empfehlungen oder Appelle abgeben, dass die spezifische Schritte machen? Das heißt, dass wir spezifisch an sie appellieren, Nebeneinkünfte offen zu legen, Treffen mit Lobbyisten, soweit es geht, offen zu legen und sich an die UN-Konvention zu halten. Warum glaubst du, dass ein allgemeiner Appell an alle Piraten, der sie allgemein zur Transparenz aufruft, mehr erfolgreicher ist? Das ist mich immer noch nicht ganz intuitiv klar. Moment, also bevor jetzt große Diskussionen weiter ausbrechen, ich habe heute nicht so viel Zeit, muss ich leider sagen. Also wieder antworte schön, aber danach würde ich bitten um ein Meinungsbild und eine Handlungsanweisung, weil unsere Brüder und Schwestern erwarten von uns den Mitschnitt und eine Handlungsanweisung für den Bundesparteitag Bochum, ob wir zu diesem Thema einen Antrag stellen können, mehrere Anträge stellen können oder nicht. Die werden sich einschalten und dann sollten wir nächste Woche, denke ich, auf jeden Fall Ergebnisse zeitigen. Dann bin ich auch gerne bereit, die E-Mail aufzusetzen und die Ergebnisse darzulegen und darauf auffordern, dass wir die Antragsteller kontaktieren, ob sie die Anträge stellen wollen oder nicht, und die dann sammeln. Franco, Mahlzeit erstmal. Und du. Das war Lamm. Ja, hoffentlich hat es geschmeckt, Franco. Du, ich habe mit meinem, ich habe auch, gleich muss ich einmal eine halbe Stunde unterbrechen. Darum kann ich sagen, ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt das auch in Bochum so machen, wie ihr wollt. Ich brauche überhaupt nichts übers Knie brechen. Wenn es jetzt so ist, dann ändert es, ist ja nicht festgeschrieben. Dann stellt ihr den Antrag bitte, wie ihr den möchtet. Und ich arbeite was anderes aus. Ich bin mir auch, ich habe es ja nicht vor mir liegen. Mir ist das in den letzten Wochen über die Beschäftigung mit der Thematik in den Kopf gekommen, wie geht man vor. Das ist eine Idee, aber die hat Zeit. Also wenn das nicht jetzt nächste Woche ist, dann ist es vielleicht übernächste Woche. So, darum, ihr könnt das gerne jetzt machen. Ich bin nicht für diese verpflichtende Sache, wie sie jetzt ist, die innerhalb der Piratenpartei so zu präsentieren. Ich bin eher für den Wettbewerbsgedanken, das heißt intransparent transparent machen. Und unter dem Motto stand es. Oder transparent machen, kann man ja wählen, was man dann gerne hätte. Und das ist an sich schon alles. Ja, ich finde, das solltest du wirklich ausarbeiten und als Tagesordnungspunkt bei der einen oder anderen Mammelsitzung vorbringen. Und zwar, also von meinen Judiz eher, also parteiintern fände ich das schön. Ja, können wir ja gerne so machen. Ich finde es auch parteiübergreifend so schön. Aber das ist ja eine ganz andere Frage. Und ihr könnt gerne jetzt das, was ihr, ich wollte euch das nicht ausreden, es ist nur eine Alternative. Und ihr könnt das gerne von mir aus so vorbringen in Bochum oder wo auch immer. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Ewigkeitsbeschluss, der dann davor getragen wird. Super, dann kommen wir zum Abschluss. Wir haben heute keine Tagesordnung gehabt. Wir haben nur diesen einen Punkt, der bei der letzten Mammelsitzung so wichtig war, ob wir in der Lage sind, in Bochum etwas zu präsentieren oder nicht. Das ist doch durchaus möglich. In Absprache mit den Antragstellern in Liquid Feedback und wie deren Kenntnisstand ist, ob sie selbst antreten oder nicht. Und dann sollten wir diese vier Papiere und mal durchdiskutieren. Vielleicht sind es auch mehr. Ich hoffe, Denise ist in der Lage, erschöpfend Liquid Feedback zu hinterfragen. Ribo Ras, bist du auch der Meinung, dass wir in diesem Sinne die AG Transparenz beraten sollten. Ja, also nochmal drüber nachdenken, was genau wir wollen, wie wir es formulieren wollen. Und nächste Woche sind hoffentlich ein paar mehr dabei. Dann können wir auch mal vielleicht schon einen konkreten Beschluss ins Doodle stellen und mal abstimmen lassen, in welche Richtung der Antrag gehen soll. Super, dann würde ich sagen, mail mir mal deine E-Mail, damit ich nicht lange suchen muss. Wieder du auch gerne. Und dann schicke ich euch den Entwurf und dann geben wir es auf die AG-Transparenzliste am Montag. Bei meiner E-Mail-Adresse findest du sogar in meinem Wiki-Account und den, der ist rechts im Kommentar zu sehen. Aber ich kann es ja nochmal einstellen. Weil ich bin jetzt erstmal für 20 Minuten weg. Wer dann noch da ist, mit dem gerne noch ein bisschen quatschen. Und wer nicht da ist, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dir auch, ein Poste. Ciao. So, meine E-Mail-Adresse steht jetzt im Chat. Deine habe ich. Okay. So, ich würde mich dann jetzt auch erstmal verabschieden. Liberas, auch dir die besten Grüße, ja? Ciao. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.